In den frühen 70er Jahren lernte man Burroughs experimentelle Crossover-Technik und seine Cut-Up-Methode auch in Deutschland kennen. Crossover steht für das Zusammenführen verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen wie Malerei, Foto, Video, Sprache und Ton. Und als Cut-Up-Methode bekannt ist seine Erzähltechnik, in der assoziativ und intuitiv Textfragmente zusammengesetzt werden. Burroughs ein visionärer Vertreter einer Gegenkultur. Ihm ist derzeit die große Ausstellung Cut-Ups, Cut-Ins, Cut-Outs in der Kunsthalle Wien gewidmet. Das Hörspiel Last Words geht auf sein letztes Tagebuch zurück. Es zeigt einen nachdenklichen Schriftsteller, der sich am Lebensende nochmals fundamentalen Themen wie Verantwortung, Einsamkeit und Schmerz stellt. Last Words von William S. Burroughs. Aus dem Amerikanischen von Puchau. Radiofassung Barbara Schäfer, Ulrike Hage. Kim has never doubted the possibility of an afterlife or the existence of gods. In fact, he intends to become a god, to shoot his way to immortality, to invent his way, to write his way. Kim considered that immortality is the only goal worth striving for. Donnerstag. Heute ist der 14. November 1996. Am 10. November wurde Calico an der Ecke 19. und Leonard überfahren. Habe es am 12. von Rosé erfahren. Tom hatte die Katze am Straßenrand entdeckt. Der Anblick der leeren Stellen, wo sonst die Katze saß, verursacht körperlichen Schmerz. Die Katze ist ein Teil von mir geworden. Seitdem steigen mir morgens die Tränen in die Augen, wenn ich daran denke, wo sie sich immer aufhielt, wo sie gesessen hat, rumgelaufen ist und so weiter. Das ist kein Theater. Es passiert einfach. Und der Traum, den ich behalten habe. Oh, da ging es auch um meine Katze. Ich war nicht sicher, ob sie ihren Weg finden würde. 15. November 1996, Freitag. Es macht mir immer noch zu schaffen. Jedes Mal, wenn ich auf eine Stelle blicke, an der sie zu sitzen pflegte. Der Doktor sagt, dass ich ein Loch im Herzen habe. Naja, qui vive verra. He's too old. Oder 18. November 1996, Montag. Projekt. Zufällig mitgehört, als ich langsam die Second Avenue in New York City runterschlenderte. Zwei Schwarze gingen vorbei und unterhielten sich. der eine im weißen Sweatshirt. Sozialarbeiter und diese Scheiße. Offensichtlich redeten sie über das Methadon-Programm. Wie Stimmen von Schwarzen mitunter durch all den Bullshit hindurchdringen und etwas genau auf den Punkt bringen kann. Sehr gefährlich. Was ist es diesmal, Holmes? Kokain oder Morphium? Beides, Watson. Ein Speedball. Der Kampf gegen die Drogen hat uns als Nation zusammengeschweißt. Eine Nation von was? Denunzianten? Bush oder Reagan? Das ist die Jacke wie Hose. Informanten? Ich mag das russische Wort für Informant. Stukach. Ein Wort zum Ausspucken. Was sagt uns ein Arschloch wie Bennett, der seine 2 Päckchen Krebsstängel pro Tag qualmt in Wirklichkeit? Dass man als guter Amerikaner ein gottverdammter Lügner sein muss? Klar kann man mit Junk erstens alt werden und zweitens produktiv bleiben. Man denke nur an Herbert Hunky, 81, De Quincey, 74, den englischen Dichter George Crabbe, 78, oder ihren immer noch munteren Reporter, 82. Ein Arzt der Jahrhundertwende, der eine Reihe von Morphiumabhängigen behandelte, erklärte, der allgemeine Gesundheitszustand eines Morphiumabhängigen ist ausgezeichnet. Sehr gefährlich. Nixon hat behauptet, dass Tim Leary, ein alter Freund von mir, der gefährlichste Mensch in Amerika sei. Gefährlich? Für wen eigentlich? Für all die Typen, die unter dem Deckmantel des totalen Drogenkriegs einen internationalen Polizeistaat aufziehen wollen. Ein bisschen spät, um auf die Barrikaden zu gehen und Steine zu werfen. Sehr gefährlich. Das ist der springende Punkt. Verlassenheit. Warten Tag um Tag, morgen und übermorgen. Und die Hoffnung schwindet zusehends dahin. Wird immer geringer. Ich hab hier gewartet. Werfe derjenige, der eine Welt voller Sünden und Steine geschaffen hat, den ersten Stein. Unter der Maske verbirgt sich nichts anderes als der Tod. Bennett und Co. missbilligen eine relative Ethik. Sie denken absolut. Na schön, dann werden wir absolut. Was sie tun, ist nach sämtlichen menschlichen Wertmaßstäben falsch und böse. Don Juan says that every man carries his own death with him. All the times. The impeccable warrior contacts and confronts his death at all times. And is immortal. Mittwoch, 20. November 1996. Jedes Mal, wenn ich statt 4 nur 3 Futternäpfe hinstelle, schmerzt Calicos Tod von neuem. Oder wenn mein Blick auf die Stelle neben der Spüle fällt, wo immer ihr Napf stand. All die leeren Stellen. Die Erinnerung an das, was war und nie mehr sein wird. Kam unter ein Auto, lässt mich allein mit all den Orten, an denen sie einst war und nie mehr sein wird. She died and left to me this heath, this calm, this quiet scene. The memory of what has been and never more will be. Film. Eine Serie von kurzen Einstellungen. Schlagzeilen. Flug 800 über den Atlantik verschollen. Blende zum Flughafen. Flug 800 an Gate 23 ist nun zum Einsteigen bereit. Vorausahende Angst. Jetzt kommen wir zu der pilzförmigen Wolke, die die Welt verdunkelt hat. Hiroshima. Paul Bowles Traum. Aus dem Gleis. Aus dem Gleis. Es gibt medial veranlagte Menschen, Experten und Wissenschaftler, die behaupten, die Erde werde im Jahr 2000 aus ihrer Umlaufbahn trudeln. Dummheit, Drogenkrieg, Angst hängt über dem Planeten, Rauschgifthändler, gelbe Gefahr und so weiter. Kurze, ganz kurze Schnitte. Flugzeug. Popsänger wird erschossen. Schüsse zu anderen Zeiten und an anderen Orten. Wir sehen, wie das Blut in Millionen von Spritzen aufblüht und ins Schwarze trifft. Schnitt zu Dr. Dent. Schmerzloser Entzug. Sehr gefährlich. Die Krankheit der Welt heißt Rauschgift. Angst auf beiden Seiten. Bei denen, die es unter Kontrolle bringen wollen und bei denen, die es verbreiten. Drogen als Rechtfertigung für Kontrolle. Es ist alles offensichtlich. Im Flugzeug schlafende Passagiere. Traumfetzen. Meine hinterfotzigen Gegner behaupten, dass ich meinen Ruf als Schriftsteller einsetze, um Aufmerksamkeit als Maler zu erwecken. Natürlich tue ich das. Man ist in diesem Leben gut beraten, die Karten, die man hat, so souverän wie möglich auszuspielen. Wer das Glück hat, mit einem schönen Gesicht und entsprechenden körperlichen Eigenschaften auf die Welt zu kommen, sollte nicht jammern. Oh, die Leute mögen nur mein Gesicht, sondern die Gesichtskarte spielen. Die Jugend spielt die Karten Jugend und Vitalität. Also spiel in der Jugend deine Jugendkarte. Im Alter nimm die Privilegien des Alters in Anspruch und steck deinen Rüssel in den öffentlichen Futtertrog, solange noch was da ist. 29. November 1996. Qui vivre verra. Es sollte nicht sein. 30. November 1996. Imstande zu sein, stundenlang schweigend auf einer sandigen Straße zu sitzen. Warum nicht? Wenn andere quasseln wollen, sollen sie es tun. Ich habe nie gesagt, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um zum Ziel zu kommen. Shotgun-Art ist nur eine von vielen Methoden. Pollock ließ Farbe über die Leinwand tröpfeln. Yves Klein hat seine Leinwand in Brand gesteckt und genau im richtigen Moment gelöscht. 30. November 1996. Oh. Gestern Nacht eine Szene im türkischen Bad. Schummrig und sexy. Ich war ein regelrechtes Monster. Drogendealer, Kinderschänder. Ich bin drecksüchtig, aber das ist nur am Rande. Er liebt Katzen, Frettchen, Wiesel, alles Getier, das auf leisen Pfoten heranschleicht an seine Beute. Er hat ein Faible für Kristallkugeln, Ektoplasma und andere Merkwürdigkeiten. Ich bin ein altmodischer Mensch. Informanten sind mir zuwider. Egal wie gern Bundesrichter ein Auge zudrücken bei Straftätern, die mit den Behörden zusammenarbeiten, umgedreht werden, umdrehen. Ist der gläubige Ausdruck. Und diejenigen fertig machen, die eine Zusammenarbeit ablehnen. 2. Dezember 1996. Montag. Genau das bedeutet Schreiben für uns in der Shakespeare-Schwadron. Nicht Flucht aus der Realität, sondern der Versuch, die Realität so zu verändern, dass man als Schriftsteller die Grenzen der Realität hinter sich lassen kann. Die Versager, die an der Macht sitzen, wittern Gefahr, stampfen wie Kühe unbehaglich auf dem Boden und machen laut Muuu. Unten in Tierra del Fuego jede Menge Eukrodal abholen. Diese Angst vor Drogen, inszeniert von Hearst mit seiner gelben Gefahr, von Anslinger und dem Harrison Narcotics Act. Die Kriminalisierung der Sucht. Man kann Alkohol und Zigaretten nicht mit Rauschgift vergleichen, heißt es. Warum nicht? Weil Alkohol und Zigaretten legal sind. Deshalb. Das ist ein Blödsinn. Sie verstehen einfach nicht, was Spaltung und Besessenheit bedeutet. Oder aber, sie verstehen es nur allzu gut und wollen nicht, dass man es unter die Lupe nimmt. Erzählen Sie mal einer Feministin, dass ich Joan in einem Zustand von Besessenheit erschossen habe. Und sie wird loskreischen. Blödsinn. So was gibt's nicht. Er war's. Opa vom Seeteufel, bei dem das Männchen aufgesaugt wird, dass nichts mehr von ihm übrig bleibt, bis auf Hoden, Eier und Sack, die aus dem Körper des Weibchens lugen. All of me. 12. Dezember 1996. Das Märchen vom reichen Junkie. Von einem schwachsinnigen Kritiker wurde ich mal als reichster Ex-Junkie der Welt bezeichnet. Als wäre man mit $1.500 auf dem Konto und keinerlei sonstigem Kapital ein reicher Mann. Wäre ich so reich gewesen, wie ich es hätte sein können, wenn mein Vater seine Burroughs-Aktien behalten hätte, $10 Millionen damals, wäre Naked Lunch nie entstanden. Und auch kein anderes vergleichbares Werk. Zeigt mir einen großen Schriftsteller, der aufgrund eines ererbten Vermögens wirklich reich war. In Frankreich gab es ein paar gute Autoren, wie Gide, die zwar wohlhabend waren, aber keineswegs astronomisch reich. Die wirklich Reichen bilden einen abgeschotteten Zirkel. Man muss sich darauf verlassen können, dass der Aspirant nichts unternehmen wird, was sich mit großem Geld nicht verträgt. Künstlerische Kreativität ist hier unerwünscht und wird nicht geduldet. Was ich tun würde, wenn ich Präsident wäre? Ich würde erst gar nicht Präsident werden. Gloomy Sunday. This terrible schmaltz. At its most false and tawdry. Sonntag. 15. Dezember 1996. Does Christ never get tired of bleeding? He does, but the show must go on. Jede Gruppierung legt sich entsprechende Attribute zu. Feministinnen? Selbstgerecht. Imstande, sämtliche selbst erfundenen Lügen zu glauben? Extrem humorlos. Ohne jede Achtung oder ein Mindestmaß an Anstand gegenüber dem feindlichen Geschlecht. Ein öder Haufen. Auf der anderen Seite der Macho-Typ. John Wayne. Dumpf, intolerant, borniert, unsensibel. Sobald man also unter Druck steht, kommt ein Archetypus zum Vorschein. 22. Dezember 1996. Gloomy Sunday. Letzte Nacht ohne Frühstück im Land der Toten. Ich sehe, dass es 7.20 Uhr ist. Gehe nach unten. Ein Raum mit einem langen Tisch und einem Foto von etwas, das wie Essen aussieht. Fleisch. Irgendwie rot. Auf halber Höhe an der hinteren Wand befindet sich eine große Öffnung. Ich vermute, ein Zugang zur Küche. Vier graugestreifte Katzen kommen heraus. Dann sehe ich einen schwarzen Dandy mit einem gestärkten weißen Kragen. Das Gesicht wie eine Keramikmaske. Ich stelle ihn zur Rede wegen dem Frühstück. Er reagiert nicht. Von Paul Bowles. Ich habe einen Tausendfüßler aufgeschreckt. Und er ist völlig aus dem Häuschen. Mach ihn nicht tot. Aber irgendwer muss es tun. Warum denn nicht, verdammt nochmal? Für mich ist es die abscheulichste Kreatur auf der Welt. Welch grässliches Versehen führte bloß zur Erschaffung des Tausendfüßlers. Wenn man etwas derart unerträglich findet, soll man es beseitigen. Bei fast jedem anderen Tier würde ich sagen, bloß nicht. Bei Schlangen, Eidechsen, kurz bei jeder anständigen Lebensform. Aber du bist keine mehr, wenn dir Tausendfüßlerbeine aus dem Leib sprießen. Gloomy Sunday, this terrible schmaltz. Ob es wohl eine letzte Standhaftigkeit des Charakters gibt? 24. Dezember 1996. Also schön. Wie man seine Vorlieben aufdeckt? Ganz einfach. Man schreibt sich eins. Ich könnte einen ganzen Haufen schreiben. Aber langsam, der Reihe nach. Paris, circa 1830. Charles Baudelaire. Alles steht klar und deutlich vor mir. Der Gestank, Katzen, das Opium-Feeling, das ich so gut kenne. Und Syphilis hatte ich auch. 14. Januar 1996. Ich zitiere das Beste aller Zeiten aus einem der öffentlichen Pissoirs in Paris. Juli 1995 einen Bericht über den Feuersturm in Hamburg. J'aime ce type vicieux qui s'y montre la bite. Ausgelöst durch die Bombardierung der Alliierten. Ich mag die versauten Kerle, die hier ihren Schwanz zeigen. Sie brauchen gar keine Atombombe. Dann Dresden, um die Deutschen endgültig zu demoralisieren. Zitat aus einem längst vergriffenen, vergessenen Schwulenroman, dem mir sehr gut Sie gefiel. Sie brauchen gar keine Atombombe. Wie ich hörte, hat sich der Schriftsteller später umgebracht. Die Folge war der zweite größere Bombenhagel. J'aime ce type vicieux qui s'y montre la bite. Wie gesagt, die Top-Leute in USA und England waren solche Arschlöcher, dass man es einfach nicht glauben kann. Ich kann mich weder an den Titel noch an den genauen Namen des Autors erinnern. Es ist bloß in diesen Köpfen drin. Kaum etwas von Wert, wie mir scheint. So gut wie nichts, auf das ich mich beziehen könnte. 17. Januar 1997. Freitag. Noch so ein unsterbliches Zitat. Das Leben zusammenzustücken. Hat nix. Klom Fleitag. Ist wie ein Puzzlespiel. Chinesische Dealer fanden in den 20er Jahren, dass ihre weißen Kunden unzuverlässig waren und dazu neigten sie zu verfahren. Hat nix. Klom Fleitag. Wessen Biograf könnte ich sein? Nur einer. Der von Brian Geisen. Na schön. Fangen wir an. Meine Vergangenheit. Januar 1997. Beat Hotel. Zimmer 32. Kann ich sie zurückholen? Die Magie, die Gefahr und Angst jener Jahre. Neuf Rue Gilles Coeur, London. Montana. Die magischen Fotos und Filme. Viele Male bin ich dem Tod begegnet. Gramvolle Dinge, alt und fern. Und Kriege von Vorland. Die Pan-Rituale von Jajuka. Ein Junge tanzte ein paar Sekunden vor mir. So unpersönlich wie Pan. Gott der Natur. Ist Pan gestorben, als Christus geboren wurde? Nein, aber er wurde geschlagen. Ein paar wabernde Glasscherben flimmerten auf der zertrampelten Erde, wo die Jungs tanzten. Und die grüne Nonne mit ihrem hasserfüllten Blick. Wie ich da saß in arabischen Gewändern. Brian Geisen ist der einzige Mensch, den ich hier respektiert habe. Andere habe ich gemocht, bewundert. Was bedeutet also Respekt? Wenn alle Lügen, Täuschungen und Masken wegfallen, was bleibt dann? Die Wahrheit eines Gemäldes, eines Buches oder eines Menschen. Niemand ist vollkommen. Nein, aber die Makel im Bild der Wahrheit werden sichtbar. Januar 1997. Letzte Worte in diesem Tagebuch von William S. Burroughs. Lese gerade die Biografie von Francis Bacon und über seine unflätigen Manieren gelegentlich. Er hat gejohlt, als Prinzessin Margaret in einem Privathaus sang und sie ausgebuht. Gilbert und George erklärten, aber verstehen sie nicht? So ist Bacon. Er hat absolut recht, wenn er sich benimmt, wie er will. Nicht wie er will. Wie er sich benehmen muss. Ein Künstler muss sich der Muse hingeben. Je größer der Künstler, umso offener ist er für kosmische Strömungen. Er muss sich so verhalten, wie er es tut. Wenn er den Mut hat, Künstler zu sein, dann ist er verpflichtet, den Stimmungen, die ihn ergreifen, zu folgen. Der Preis, den ein Künstler dafür bezahlt, dass er tut, was er will, besteht darin, dass ihm gar keine andere Wahl bleibt. Man hat mich gefragt, warum habt ihr aufgehört zu schreiben? Das weiß ich ebenso wenig wie, warum ich angefangen habe. Versuche nicht zu begriffsstutzig zu sein. I'll wait for dawn and 60 milligrams of methadone. Versuche nicht zu begriffsstutzig zu sein. Of course I could cheat. Versuche nicht zu begriffsstutzig zu sein. But the convict told me, you get away with it 20 years, you're only kidding yourself. And who else is worth kidding? Versuche nicht zu begriffsstutzig zu sein. Waiting for dawn and my methadone to fit the pieces into the resident beasties. Versuche nicht zu begriffsstutzig zu sein. Waiting for dawn and 60 milligrams of methadone. For we have learned from many an autumn the way in which a leaf can go lightly. Little leaves we too. 25. Januar 1997, Samstag. Muss James klarmachen, dass man mir nie irgendwelche gehässigen Briefe oder Kritiken vorenthält. Ich will die Namen dieser Wichser wissen. Die Adressen, damit ich einen meiner Flüche auf sie loslassen kann. Da habe ich wenigstens was zu tun. Und vielleicht kriege ich ein paar von den höheren Chargen zu fassen, die sich hinter den namenlosen Arschlöchern verstecken. Ich werde eine Liste machen und mir einen nach dem anderen vornehmen. Wie dieser Emporkömmling in St. Louis beim Debütantenball seiner Tochter. Kein Mensch ließ sich blicken. Sie drehte durch. Er machte eine Liste von allen Eingeladenen, die nicht erschienen waren, und trieb einen nach dem anderen in den Ruin. So bekam sein Leben eine Bedeutung. Den letzten Namen strich er auf dem Totenbett aus. Dann rülpste er zufrieden und starb. Ein völlig zufriedener, böser alter Mann. Ich habe eine Schwäche für böse alte Männer. 29. Januar 1997, Mittwoch. Fletch wird alt und wunderlich. Es schnuppt nur noch selten für mich. Ja, er hat Rustys Platz eingenommen. Bestimmt gibt es da eine Lektion. So wie an jeder Ecke noch so eine Lektion, die man lernen muss, und immer ist es zu spät. Wenn ich doch nur damals gewusst hätte, was ich heute weiß. Vielleicht hätte es eine Menge abgetriebenes Unglück gespart. Das ist ganz wörtlich zu verstehen. Abtreibung ist Mord. Davon wollte ich nichts hören. Ich habe genau diese Worte gebraucht. Als ich Joan ins Krankenhaus gefahren hatte, ging ich, statt zu warten und nervös auf den Fingernägeln zu kauen wie der werdende Vater in der allseits bekannten Karikatur, zurück zum Jeep, wahrscheinlich um einen Schluck Whisky zu trinken. Und irgendwer hatte mir ein neugeborenes Hündchen in den Wagen gelegt. Es jaulte und bellte. Auch das eine Lektion. Seitdem kann ich kein Tier mehr sich selbst überlassen. So wie früher. Und weiter geht's mit dem qualvollen Lebensrückblick. Was ich alles machen musste. Hört sich an wie ein langweiliger alter Schmonzens. Ich meine, ich selbst wie der Oberbonze, der an alle die Menschen denkt, über die er hinweggetrampelt ist, blödes Arschloch, das er war. Und ich war besessen. Im wahrsten Sinne des Wortes besessen vom Schreiben. Und ich war besessen, nachdem ich mit 35 einen späten Start mit Junkie hingelegt hatte. Ich vergaß die Katze, die sich ihr Futter selbst krallte, vergaß auch Mutter und Dad, Joan und Billy. Ich musste weiter, New York. Und ich war besessen. Einmal, als ich aus Palm Beach abreiste, sagte Billy, war damals 8 oder 9. Ich wusste, dass er einfach nach New York zurückkehren würde. Basta. Für heute. Man sieht, eine Autobiografie kann nur ein fragmentarisches Durcheinander sein. Anfang. Ich stand vor dem Spiegel auf dem Treppenabsatz, im unheimlichen Medium der Kindheit, das mit der Zeit abstirbt, und sagte zu dem Spiegelbild: 3. Es war mein 3. Geburtstag und von da an hatte ich immer das Gefühl von etwas Furchtbarem, das unter der Oberfläche lauert. Wie der schreckliche Traum in einer Wolke von Leuchtgas, als ich den Rücken meiner Mutter aß. Und sie schrie, sie hätte diesen Traum gehabt. Ich beugte mich von vorn über sie und aß ihren Rücken auf. »31. Januar 1997, Freitag. Vor 45 Jahren war ich offensichtlich kurz vor dem Exitus vom übermäßigen Trinken. Und vor 60 Jahren hat mich ein englischer Poet so beschrieben, armer alter Burroughs, der Sucht verfallen, schadet er nur sich selbst. Wie steht ihr heute da? Könnte sein, dass es für den armen alten Burroughs eine Spur besser aussieht.« Allerdings verfällt er allmählich der Sucht, diese Notizbücher vollzukritzeln. Was ich eigentlich sagen will, das Böse braucht Lebensraum, Platz zum Leben und Atmen. 3. Februar 1997. Habe gerade ein faszinierendes Buch über Aliens entdeckt. Ein Vertuschungsmanöver der Regierung. Die Grauen sind offenbar Kontroll-Aliens, die ihre Zeugungsfähigkeit verloren haben. Eine aussterbende Rasse, die menschliches Blut und Sperma braucht. Ein mieses Volk, diese Grauen. 11. Februar 1997. Ich war alles. Bulle, Spitze, Dieb. Ja, das ist es, was der Schriftsteller verkauft. Erfahrung. Und der Maler? Das Tondal-Syndrom. Die körperliche Wirkung eines Kunstobjekts. Ich kann hören. Wo einst menschliche Stimmen waren, leere Stimmbänder, Songs und Sinfonien, Trommeln, Flöten. Alles leer, bloß eine Chrysalis von Klang, die für immer zu Staub zerfällt. Samstag. Die Katzen bleiben, was sie sind, und fordern einen Teil. Der 15. Februar 1997. Konfuzius fragt, wozu eine Position halten, die bereits verloren ist? Ob sie ahnen, wie verloren ihre Position ist? Bäume, Teile von Häusern, eine Straße. Sehen Sie sich um. Schauen Sie sich die Vorstadt von Kansas an. Er lebte hier. Tatsächlich. Wer war es? Ich. Was bleibt von ich? Die Katzen sind ein Teil meines Ichs. Sie verdanken mir ihr Leben. Februar 1997, Samstag. Letzte Nacht sollte ich Juwelendieb werden. Irgendwer sagte, ich beneide dich um deine Hände. Sie sehen aus wie tot. Castaneda rät, sich im Traum seine Hände anzuschauen. Meine lagen vor mir auf Ellbogenhöhe. Schlichte, alte, braungefleckte Hände. Nichts Besonderes. Eine Story über die Schweinestadt, wo man Dissidenten und unerwünschte Personen an die Schweine verfütterte und dann Virginia-Schinken, Jacken aus Schweinsleder, Stiefel, Westen und Hosen exportierte. Als sie anfingen, Touristen und Schriftsteller zu zerstückeln, um damit die Schweine zu füttern, kam die Sache endlich raus, inspiriert durch die Erzählung Blanca von Thomas Tessier. Mit Sicherheit ist Kannibalismus die letzte Antwort auf Überbevölkerung und schwindende Ressourcen. Das Geheimnis des Geschmacks von Virginia-Schinken besteht darin, die Schweine 14 Tage lang mit Erdnüssen zu füttern, bevor sie geschlachtet werden, und das so human und ruhig wie möglich, um jegliche Adrenalinbelastung zu vermeiden. Fleisch von tapferen Schweinen. Und bald wurde das zukünftige Futter vor der Weiterverarbeitung ebenfalls mit Erdnüssen gefüttert. Weitere Experimente werden zu exquisiten Geschmackskombinationen führen, die den Preis von $100 pro Schinken durchaus annehmbar erscheinen lassen. Das Klima ist ideal. Und die Preise sind so niedrig, dass sie Beatniks und Faulenzer anlocken. Im Wesentlichen die Klasse derjenigen, die man nicht vermissen wird. Es gibt Jobs in der Verarbeitungsindustrie und Werkstätten, wo Schweinslederklamotten und Handschuhe produziert werden. Beatniks sind normalerweise keine zuverlässigen Arbeiter. Wenn eine bestimmte Anzahl unerlaubter Arbeit fernblieb, wurden sie an die Schweine verfüttert. Drogen waren leicht zu haben. So blieb die Fluktuation groß genug, um das Ganze zu vertuschen. Genwissenschaftler arbeiten Tag und Nacht daran, alles fressende Kühe, Büffel und Hirsche zu entwickeln. Diese Information befindet sich am Ende der Geschichte und ist versiegelt. Der Leser wird aufgefordert, sie erst dann zu öffnen, wenn er Berichte über irgendwelche glücklosen Reisenden gehört hat. Dann ein Fragebogen. Stimmt irgendwas nicht mit diesem friedlichen Ort? Öffnen Sie das Siegel und lesen Sie die Wahrheit. Ich sage immer, halten wir uns an das, was wir haben. Irgendwie klingt es nicht echt. Es ist oberflächlich und wird nicht richtig lebendig. Es hat nichts von Stendhal. Events. Accident. Make a dent. Let's invent. New events and accidents. Let's invent. März 1997, Samstag. Ich würde alles dafür geben, mein Talent wiederzukriegen. Dann bräuchte ich bloß ein Zimmer und eine Schreibmaschine und hab nix. Klompfleitag. Ich würde alles dafür geben. Das sind Worte, die den Teufel auf den Plan rufen. Oder einen seiner akkreditierten Stellvertreter, die dann natürlich einen entsprechenden Deal anbieten. Ich möchte etwas schreiben, das den Leuten echt die Schuhe auszieht. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Let's invent. Ein Autounfall hat dem Mann glatt die Schuhe ausgezogen. Events. Schuhe, Blut und ausgelaufenes Benzin auf der Canal Street verteilt. Accident. Die Bremsen eines Lastwagens haben versagt und er prallte auf eine Reihe von PKWs vor einer roten Ampel. Brian kam rein und erzählte mir von der Massenkarambolage auf der Canal. New events. And accidents. Wir arbeiteten damals an The Third Mind. Let's invent. Cut-ups. Wie sich das Wort in ein wirkliches Ereignis, Accident, einen Unfall verwandeln kann. Listen to my last words anywhere. Listen, all you boards, governments, syndicates, nations of the world. Listen to my last words anywhere. Listen, all you boards, governments, syndicates, nations of the world. New events. An accident. Listen to my last words anywhere. Listen, all you boards, governments, syndicates, nations of the world. Accident. Silence. S'il vous plaît. 11. März 1997. Dienstag. Muss korrigiert werden. Alle Utopien sind Mumpitz. Ohne Herausforderung wird die Schriftrolle der Menschheit so unbrauchbar wie eine verkratzte Schallplatte. Dunkelheit und Schweigen. Chaos in Afrika. Die Hutu hacken die Tutsi in Stücke. Pest. Ebola. Hunger und Tod. Friede für alle Menschen auf Erden? März 1997, Montag, Müllabfuhrtag. Der größte amerikanische Schriftsteller, ein Nationalschatz. Nichts weniger? So einen gibt es nicht. Nicht mal ansatzweise. Wer? Bill Geddes? Nein, niemand, der an Hemingway herankäme. An Faulkner, Fitzgerald, Genet, Beckett. Sieh dich um. Nada. Nichts. Nicht mal ein Kerouac. Ich gewinne völlig kampflos. 2. April. Oder Umgebung. 1997. Wir nähern uns dem neuen Jahrtausend. Und Gut und Böse bekämpfen sich auf dem Schachbrett von Tag und Nacht. Der Massenselbstmord stand unter Leitung des Sektenanführers. 39 Mann starben friedlich nach einer Dosis Phenobarbital, das sie mit Wodka runterspülten. Ihr Ziel war ein höherer menschlicher Zustand. Was noch? Ich muss die Fische füttern. Ich habe die Fische gefüttert. Of cement and aluminum bashed over their skulls and ate up their brains and imagination. Mullah. Dann kommt der Schock. Gegenwart. Eine Welt ohne Allens Stimme. 3. April. 2. April. Ich fühle sie in diesem Augenblick. Immer noch. 3. April 1997. Allen Ginsberg stirbt an Leberkrebs. Etwa 2 bis 3 Monate, haben ihm die Quacksalber gesagt. 5. April 1997. Ich glaube weniger. Samstag. Allen Ginsberg starb heute Morgen. Friedlich. Ich dachte, ich wäre völlig verängstigt, ohne Schmerzen. Dabei bin ich ganz heiter. What sphinx of cement and aluminum bashed over their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch. Oh, snow and the glance of the board. Sonntag. Der letzte Pate. Viele Maximen des alten Don stimmen mit meinen eigenen überein. Er glaubt an Gott. Ich auch. Er sagt, jeder ist für alles, was er tut, verantwortlich. Mir ist ganz komisch. So als würde ich sterben. Wer lebt, wird sehen. So wie es mir gerade geht, weiß ich nicht, ob ich einen Arzt oder den Leichenbestatter anrufen soll. Gut ist es nicht. Zum Glück werden meine Cousins bald da sein. Obwohl er weiß, es kommt ein Lebensende, wann es kommen soll. Shakespeare, Julius Caesar, wie auch immer, ich habe keine Angst. Könnte heute Nacht sterben. Vor ein oder zwei Stunden hatte ich das Gefühl, es sei bereits soweit. Das wird wiederkommen. Und schlimmer. April 1997. Letzte Nacht ein Sextraum von Marker. Meine Hände strichen über einen schlanken jungen Körper. Gutes Gefühl beim Wachwerden. April 1997. Operation des grauen Stars im rechten Auge für Montag, 21. April vereinbart. Es dauert nur einen Tag. Alle sagen, es sei das Richtige. Und das glaube ich auch. April 19. Samstag. Interessiert sich hier einer für Gott? Ich bin keiner von diesen weltlichen Humanisten. Ich bedauere sämtliche Faktoren, die zur Schaffung dieser grässlichen Kreatur namens weltlicher Humanist beigetragen haben. Ich glaube an Gott, nicht den Allmächtigen. Der braucht jetzt Selbsthilfe. April 1997, Montag. Ich kann immer besser sehen. Das mit der Operation war zweifellos eine kluge Entscheidung. Sieht so aus, als würde ich mit 83 gerade erst erwachsen. Ich weiß noch, wie ich mit 79 über eine Brücke in Vancouver ging. Alle Schüchternheit, Unbeholfenheit, Angst vor Bloßstellung fiel plötzlich von mir ab. Ganze Brocken von Unfähigkeit rutschten weg. Aber zu alt. Mai 1997, Mittwoch. Buchtitel All the Evil Old Man, nach Fitzgeralds All the Sad Young Man, Cactus Jack Garner, ein Whisky-trinkender, pokerspielender, böser alter Mann. Und im Iran gab es, ich zitiere Time, The Evil Mullah and the Weak Shah, einem bösen alten Mullah, der zu Unruhen aufrufen und sie wieder stoppen konnte. Stalin, er hat das Böse nie verstanden. Er war ein grausamer, dummer, bigotter, gefühlloser Bauer. Aber böse? Nein. Hitler kommt der Sache schon näher. Es gibt ein Foto, wo das Böse aus ihm raussickert, wie bei Inkontinenz. Es trieft von den Fotorändern, wenn ich es jetzt bloß finden könnte. Baxi Siegel mit seiner hübschen, zugleich brutalen Visage. Kopftreffer aus nächster Nähe mit einer Waffe vom Kaliber 30 durchs Fenster. während er die Evening News las. Die Computergenies entwerfen also ein Phantomszenario von der nächsten Seuche. Und woher sie kommen wird. Bücher machen haargenau dasselbe. Sie zeigen uns, wo die gegenwärtige Politik hinführt. Lasst mich da raus. Tja, sieht so aus, als seist du dran, Boris. So wie es von hier aussieht. Extra. Spezialausgabe. 17. Mai 1927. Samstag. Ich habe 1927 geschrieben. Dabei meine ich 1997. Aber ich wohne 1927 Learnhardt Street. Und das ist ein ziemlich harter Brocken. Datum, Adresse, ja. Die Zeit, 4.50 Uhr. Nachmittags. Lange her aus den frühen Tagen des Kataka. Die berauschendsten Befehle der Seele zu verraten, löst eine große, todbringende Nacht aus. Tag für Tag, it's all the same. Derselbe blaue Himmel, dieselbe Straße, morgen und übermorgen und immer bis zur letzten Silbe aufgezeichneter Zeit. Amerika. Wie traurig ist es, ruhend nun zu enden, glanzlos rosten, stumpf und unbenutzt. Tennyson. 23. Mai 1997, Freitag. Das reizt mich zum Lachen. Laut George Will hat Allen Ginsberg mit den Defekten der amerikanischen Gesellschaft Karriere gemacht. Nein, Allen hat ein Loch in die Lüge genagt. Sein Geheul wurde in der ganzen Welt gehört. Und aus seinem Howl entstand Glasnost. Der Protestschrei einer schikanierten Jugend, der man die Luft zum Atmen nahm. America, why are your libraries full of tears? America, why are your libraries full of tears? 24. Mai 1997, Samstag. Alle Regierungen sind auf Lügen aufgebaut. Alle Organisationen sind auf Lügen aufgebaut. Lügen können harmlos daherkommen, wie die von der Wunderdroge Methadon, die das Verlangen nach Heroin beseitigen soll. So wie Jim das Verlangen nach Whisky kuriert. Montag, 26. Mai 1997. Zitat aus einem Buch mit Spionagegeschichten, The Secret is Out. Colonel Alfred Reel, einer der berüchtigsten Doppelagenten, die es je gab. Für einen anständigen Menschen gibt es nichts Verachtenswerteres als ein Agent, der um persönlicher Vorteile willen sein eigenes Volk verrät. Was für ein Schwachsinn. Ein souveräner, scharfsichtiger Mensch braucht kein Volk. Überlassen wir das mal den Niggern, Juden, Schlitzaugen und Rednecks. Die Amerikaner sollen mein Volk sein? Ein paar vielleicht. Dann noch ein paar Engländer, Franzosen, Italiener oder Deutsche. Aber viele sind das nicht. Meine Leser, das sind natürlich meine Leute. Schließlich kaufen und lesen sie meine Bücher. Meine Leser sind meine Leute. Was mich anbetrifft, ich habe höchstens meine Leser und meine Figuren. Sie marschieren von der Seite herunter, ein X markiert die Stelle. Da will gerade von meinen Leuten reden. Mein Onkel Ivy Lee war PR-Mann für Rockefeller. Ein hohes Tier. Er hat mich nie gemobbt. Ich schaute zu genau hin. Später wurde das Beobachten zu meinem Handwerk. Damals hieß es immer nur, der Junge ist mir unheimlich. Eine wandelnde Leiche. Well, I guess it's time for my oval maltine. Eine neue Einstellung zum Lesen. Tanz und Gesang. Tanz, Tanz und Gesang und Gesang. He's too old to cut the mustard anymore. You when you're down and out, and it's strange without a doubt. Then as soon as you get up on your feet again, everybody wants to be your long lost friend. He's too old to cut the mustard anymore. Too old to cut the mustard. Looking for an answer? What? Will ich es wissen? Do you want to know the secret? Ich habe Psychoanalyse ausprobiert, Yoga, die Alexander-Technik, Astralkörpertrips, einen EST-Kurs in London, Scientology, indianische Schwitzhütten und ein Yuvipi-Ritual. Just what I need to know. Du suchst die Antwort? Do what I can do. Warum? All is in the done. Willst du das Geheimnis wissen? He didn't do that. Gott, nee. I did it. I killed Tilda. Hell no. Das A und O besteht darin, zu wissen, was man besser unangetastet lässt. Der Fehler liegt im Nichtstun und in dem Kleinmut, der nichts wagte. Ezra Pound, ein alter Spinner. Und hier ein Cut-Up mit Ezra. Narr des jungen, schmalen Schwerts, impotente, ungeschützte Wucherer pressen einem die Luft aus. Ziemlich spinnert. Fortsetzung. Unangreifbar das Schweigen der Black Beatles. Wo bleibt die Kavallerie? Das Raumschiff, das Rettungsteam? Wir sind allein gelassen auf diesem Planeten und den regieren verlogene Drecksäcke mit bescheidenen Geistesgaben. Ohne Verstand und ohne einen Hauch von guten Absichten. Verlogene, wertlose Kretins. Was habe ich euch zu sagen? Man hat euch belogen, ausgebeutet, eures Geburtsrechts beraubt. Und euch vor den fremden Grauen verbeugen? Sie kennen keine Gefühle, aber wir werden ihnen schon dazu verhelfen. Können wir einander je ins Gesicht sehen? Ich bin bereit. Und du? My high charms work, and these mine enemies are all knit up in their distractions. They now are in my power. Gib mir die Antwort auf eine Frage, und ich sage dir, was die Frage war. Nur ein Narr möchte das Geheimnis des Universums wissen. Und bildet sich ein, er könnte es begreifen. Es liegt nicht irgendwo da draußen wie ein totes Relikt, das seine Entdeckung harrt. Sondern es ist quicklebendig und muss nur erschaffen werden. Genau wie das mit Brian Geisen auf dem Mars. Unübersehbar. Eine große Gesteinsformation auf dem Mars. Für Brian Geisen sein großes rotes Bild. Du bist also 20 Jahre als Junkie durchgekommen. Aber damit lügst du dir bloß selbst in die Tasche. Ein junger Mann mit Schnurrbart, anständiger Typ. Das ist ein schlimmes Laster, Burroughs. Mach Schluss damit. Als der Drogenfeinder Goldstein hörte, dass ich Harvard-Absolvent war, verpasste er mir im Scherz einen Kinnhaken. Ach so was. Dir stehen alle Möglichkeiten offen. Du endest als Schmecker? Wir sind nicht alle bloß Arschlöcher. Du bist doch bloß ein mieser Wichser. So viele Köpfe, in die ich reingucken kann. Kosten, fühlen, erfahren. Ich will alles wissen. Von der Empfängnis bis zum Tod. Die endgültige Comédie humaine. Geht über einen Streumann. Der Ugly Spirit erschoss Joan. Ugly Spirit, weil erschoss Joan, weil Billy Van Streumann. Der Ugly Spirit erschoss Joan, weil mein letzter Traum? Zucker im Traum, so dickflüssig wie Vanillesoße. Einfach köstlich. In einem Teil der Wohnung Stechmücken und Fliegen. Schlechtes Omen. Stechmücken im Traum gelten als Hinweis auf eine schwere Krankheit. Wer lebt, wird sehen. Qui vivre, verra. Looking for an answer? What? Do you want to know the secret? Hell no. Just what I need to know. To do what I can do. All is in the done. The difference that faltered. 4. Juni 1997, Mittwoch. Ich muss ein paar Namen fallen lassen, um meine Memoiren oder Grimoiren nach dem schmackhafter zu machen. Rimbaud, Genet, Beckett, Saint-Jean-Pierre. Ich frage mich, wie es weitergehen soll mit dem Roman Kafka, James Joyce, der Literatur überhaupt. Zwei Ausnahmeerscheinungen, die auf ihrem Spezialgebiet unübertroffen sind. Wohin kann sie sich noch entwickeln? Paul und Jane Bowles. Bei Paul hat alles eine dräuende Düsternis. Als sehe man einen unterbelichteten Film. Und Jane? Wie kommen ihre Figuren von da nach dort und was motiviert sie? In Wirklichkeit ist es so außergewöhnlich, dass man es gar nicht erklären kann. Was bleibt noch zu sagen? Vielleicht war für alle nur ein bestimmtes Quantum an Saft da, wie Hemingway es nannte. Und in seinem Fall nicht genug, um mit Joyce und ein paar anderen Größen gleichzuziehen. Möglich, dass sich auf der elementaren Wahrheitsebene einfach nichts mehr sagen lässt. Davon hat Conrad in Lord Jim und mit den Augen des Westens schon eine ganze Menge gesagt. Und Genet sagte es an seiner spanischen Küste. Ich spüre seinen Hunger, wenn er runter zum Hafen geht, wo man ihm vielleicht einen Fisch zuwirft, den er über einem Lagerfeuer grillen und ohne Salz essen wird. Die Straßenbahn fuhr eine große Schleife und hielt. Es war die Endstation. Paul Bowles am Ende von Himmel über der Wüste. Himmel. Himmel. Ich kann nicht einmal das Wort hinschreiben. 6. Juni 1997. Fortsetzung. Verstehen Sie, was ich meine über die Zukunft des Schreibens? Wenn Sie mich fragen, ich bin selbst Schriftsteller. Ist ein bisschen vage, Alter. Warum gehst du nicht lieber schlafen? Allen Ginsberg. Die Beat Generation war eher eine sozialpolitische als eine literarische Bewegung. Was für ein verhunzter Satz. Ich sollte mich verkriechen und endlich sterben. Als Allen mir zum ersten Mal von Blake erzählte, dachte ich, jemine, noch so ein Irrer. Aber mit seinem angeborenen Humor und seinem gesunden Menschenverstand nutzte er die kosmischen Strömungen und erreichte eine beachtliche Verschmelzung verschiedener Aspekte des Buddhismus. Das ist ein überzeugter Anhänger, er war. Die Botschaft seines Körpers war klar. Am nächsten Tag starb er. Statt es zu leugnen, sah er hin. Und erkannte die Wahrheit. Ich dachte, ich wäre völlig verängstigt, dabei bin ich ganz heiter. Was für eine Reaktion auf den Tod. Juli 1997, Mittwoch, heute ist Fletch gestorben. Die Leere, die er hinterlässt. Die Stellen, an denen er saß. Mein Fletch. Mein Fletch. Juli 1997. Musste den Termin bei Dr. John Barr absagen, weil mich niemand hinfahren konnte. Habe heute Morgen gebadet. Ohne die Stützgriffe wäre ich verloren. Wie sauber ich jetzt bin. Mr. Clean. Der Schriftsteller vollendet eine Ewigkeit. Ich lese die Geschichte eines US-Marshals auf der Suche nach Mengele. Anscheinend ist er tatsächlich, wie berichtet wurde, in Brasilien gestorben. Der böse alte Mann war beim Schwimmen, als ihn der Schlag traf. Er schluckte zu viel Wasser und ertrank. Das wäre es mehr oder weniger. Soll ich mir ein Dillon-Rex-Kätzchen zulegen? Aber es wäre schwierig, Ginger und Moody rein und rauszulassen und das Kätzchen einzusperren. Immer noch der 14. Juli 1997. Es ist der französische Tag der Unabhängigkeit, als sie die Bastille stürmten und die Königin einen Kopf kürzer machten. Eine dumme Hure, die nicht merkte, dass es höchste Zeit war, abzutreten. Dampfte einfach nicht schnell genug ab. 15. Juli 1997, Dienstag. Zu spät für die Marseillaise. Simon, aimes-tu le bruit de pas sur les feuilles mortes? Simon, aimes-tu le bruit de pas sur les feuilles mortes? Jeder, der den Ausdruck blutendes Herz verwendet, verdient eine Kugel ins eigene Herz. Bei mir blutet das Herz. Es blutet für die verlorenen Katzenjungen in hoffnungslosen Gassen. Für die Verwahrlosten und Abgelehnten im zerfallenen Kartenhaus der Gesellschaft. Herz. 7 Hertz gilt als äußerst destabilisierende, das heißt unangenehme Frequenz. Sie legt die Angst- und Hasszentren lahm. 18. Juli 1997, Freitag. Gestern ein Bericht auf der Titelseite Weekly World News. Timothy Way entlarvt sich als Feigling. Er kauert schluchzend in seiner Zelle und schreit, ich will nicht sterben. In den anderen Zeitungen steht nichts davon. Falls sie es getürkt haben, in der Weekly World News sind die meisten, wenn nicht alle, ihre Meldungen getürkt, dann wäre es noch einen Tick hinterfotziger als sein Anschlag. Sie haben ihn jeglicher Würde beraubt. Wem könnte er in dieser Welt noch unter die Augen treten? Natürlich war es idiotisch, was er tat. Jemand mit einem Funken von Verstand hätte die für Waco Verantwortlichen aufgespürt und jeden Einzelnen erledigt. Anschließend hätte er sich dann gleich noch die Typen vorknöpfen können, die das Debakel von Ruby Ridge inszenierten. Niemand geht am Schmusekurs mit Babykillern, Tim. Sowas ist schlechte PR. Magic 19. Juli 1997. Mit dieser Arthritis ist nicht zu spaßen. Prospero. Wie leicht einem die neue, achtschüssige Smith & Wesson 22 zu Kopf steigt. But this rough magic I hear abjure. Könnte das Ende eines Streits bedeuten. Prospero, at the end of his life. At the end of his life. 28. Juli 1997, Montag. Der Arzt braucht mehr Blut von mir für seine Untersuchungen. Ich war heute Morgen da. Wenn man unsterblich wäre, wie sollte man den Schmerz des Verlustes ertragen? Wieder und wieder, wenn die anderen sterben. Im Vergleich zu seinen Katzen ist man relativ unsterblich. Interessant, dass die schmerzlichsten Erinnerungen mit Sachen zusammenhängen, die mich früher geärgert haben. Zum Beispiel, wie Fletch sich immer ins vordere Zimmer geschlichen und unter dem Bett versteckt hat. Das wird er nie wieder tun. Oder wie Calico nachmittags manchmal geschrien hat. Dieses Geschrei werde ich nie wieder hören. Sie werden mich nie wieder ärgern. Stell dir das jahrhundertelang vor. Das heißt, sieh es an. Betrachte es genau. Wozu? Warum? Für wen? Und surtout pourquoi? Warum nicht? Die letzten Worte von Timothy Leary. Warum nicht? 29. Juli 1997, Dienstag. Gut geschossen. Is it not fine to dance and sing while the bells of death do ring? Is it not fine to dance and sing while the bells of death do ring? Juli 1997, Mittwoch. Was bedeutet das Erfahrene schon, wenn es nicht geteilt wird? Hat es je stattgefunden? Man braucht ein Gegenüber, eine Projektionsfläche, um es zu einer menschlichen Erfahrung zu machen, weshalb Gott auch zum Schöpfer werden musste. Und sonst? Einen Tausendfüßler könnte man als Prüfung betrachten, bei der jene Liebe, wie sie der heilige Franziskus praktizierte, kläglich versagt. Es muss einen Ort des Scheiterns geben. Welches Leben kann schon eine Atomexplosion überstehen? Die Atombombe ist der endgültige Seelenkiller, der alle Schulden verdampfen lässt, so wie damals den Stahlturm von Alamo Gordo. Fat Soul. Und meine Liebe schoss ins Kraut. Größer als Rom, doch sacht gebaut. Keine Ahnung, wieso und woher mir das nur zufliegt. Natürlich kenne ich dieses Gedicht, es driftet ja ständig dieser alte Krempel durchs Hirn. Pieces of Eight, pflegte der Papagei zu krächzen. Würden Sie vermutlich genauso machen, wenn Sie Papagei wären und man Ihnen das beigebracht hätte. Wenn Sie jemanden sehen, der aussieht wie der traurigste Mensch auf der Welt, das ist er. Felicity Mason, als sie mich jemanden beschrieb, der Eintrittskarten für mich bereithielt. Wie könnte ein Mensch, der sieht und fühlt, nicht traurig sein? Ginger zu sehen, wie sie immer älter und schwächer wird. Der Preis für die Unsterblichkeit. Klar. Tja, daran hättest du früher denken müssen. Hab ich. Denken ist nicht genug. Nichts ist genug. Es gibt kein Ende für Weisheit, Erfahrung. Nicht eine verdammte Sache auf der Welt. Keinen heiligen Gral, kein letztes Satori, keine endgültige Lösung, nur Konflikte. Das Einzige, was zur Lösung von Konflikten beitragen kann, ist Liebe, so wie ich sie für Fletch, Rusky, Spooner und Calico empfand. Reine Liebe, das, was ich meinen gegenwärtigen vergangenen Katzen entgegenbrachte. Love? What is it? Liebe? Was ist das? Most natural painkiller that there is. Das natürlichste schmerzstillende Mittel, was es gibt. Love. Love. For we had learned from many an autumn the way in which a leaf can go. Ginsberg und William Burroughs wollen im Gespräch versuchen, eine Antwort zu finden. Mr. Burroughs, you're most famous here in Germany. Mr. Burroughs, Sie sind in Deutschland hauptsächlich als Vertreter der Beat Generation bekannt. Können Sie mal sagen, welche Assoziationen, Gefühle, Worte oder Bilder Sie mit dem Begriff Beat Generation verbinden? What kind of images you have when someone says Beat Generation? This is very difficult because Das ist sehr schwierig. Ich habe oft mit Alan darüber diskutiert und ich glaube, er hat eine klarere Vorstellung von der Beat Generation als ich. Bedenken Sie, dass ich in den 50er und 60er Jahren, also zu der Zeit, in der die Beat Generation entstand, nicht in Amerika war. Man sagt, er sei der Vater der Beat Generation. Also ist er nicht identisch mit der Beat Generation. Also, Mr. Burroughs, welchen Einfluss hatten Sie auf Allen Ginsberg, Jack Kerouac und so weiter? Könnten Sie etwas dazu sagen? Nein, kann ich nicht. Mr. Ginsberg muss schon den Einfluss beschreiben, den ich auf ihn hatte. Man könnte sagen, eine skeptische Grundhaltung gegenüber der Autorität der Regierung, den Vorstellungen von Gut und Böse, die die bürgerliche Moral in einer auf Wettbewerb gegründeten, unästhetischen und in gewisser Weise mechanischen Gesellschaft bestimmen. Ein Gefühl der Skepsis gegenüber den Grundwerten, die uns in der Schule anerzogen wurden, und einen positiven Wertbegriff, der sich ableiten lässt aus dem gesunden Menschenverstand und unserer eigenen Erfahrung. Wirklicher Common Sense, Yankee-Style Common Sense, eine vernünftige Einstellung. Im Amerikanischen gibt es einen Ausspruch, I'm from Missouri, was bedeutet, wenn du mich überzeugen willst, arbeite mit klaren, empirisch nachprüfbaren Beweisen und nicht mit Stereotypen begriffen. Basically Common Sense, Yankee-Style Common Sense, reasonable attitude, as in English there's a phrase, I'm from Missouri. Meaning you have to show me very clearly with practical proof rather than take things from stereotyped hand-me-down conception. I may add that the values. Ich möchte hinzufügen, dass die Werte der bürgerlich-protestantischen Wettbewerbsgesellschaft damals nicht in dem Maße in Frage gestellt wurden wie heute. Sie werden jetzt so radikal in Frage gestellt, dass Skeptizismus zu einem Allgemeinplatz geworden ist. Das trifft aber nicht für die 40er und 50er Jahre zu. 1940s and 50s, early 50s. Well, what was it then that kind of? Was war es, Mr. Burroughs, was Sie zu dieser Einstellung getrieben hat? Was hat Sie zu dieser Art von Protest und zu der Erkenntnis geführt, dass das Leben in Amerika vom Konservatismus und dem Geschäft bestimmt ist? Im Mittelalter hätten zumindest alle Küstenbewohner wissen können, dass die Welt rund ist, denn sie hatten die Schiffe vom Meer in den Hafen kommen sehen. Dennoch glaubten sie, die Erde sei flach. Alles, was ich nun getan habe, ich habe auf das Schiff gezeigt, auf die Mastspitze am Horizont und habe gesagt, die Welt ist nicht flach. Mit anderen Worten, es war eher Beobachtung als Protest. Ohne belehrend sein zu wollen, ohne Protest, beschrieb Burroughs in seinem 1959 veröffentlichten Buch The Naked Lunch die Korruption, die Armut und den Ekel eines Rauschgiftabhängigen. In seiner Einleitung zu dem Buch schrieb Burroughs: Den Titel schlug Jack Kerouac vor. Was er bedeutet, ist mir erst vor kurzem klar geworden. Er sagt genau das, was die Worte ausdrücken. Naked Lunch, eine erstarrte Sekunde, wenn jeder erkennt, was auf der Spitze jeder Gabel liegt. Aus diesem Roman las Burroughs das Kapitel Tagung der Internationalen Konferenz für technologische Psychiatrie. Die Inhumanität und Arroganz des Arztes ist Thema des Kapitels. Dr. Fingers Schäfer, der Lobotomie-Kerl, erhebt sich und lässt seine kalten, glühenden blauen Augen über die Konferenzteilnehmer gleiten. Gentlemen, the human nervous system can be reduced to a compact and abbreviated spinal column. The brain, front, middle and rear, must follow the adenoid, the wisdom tooth, the appendix. I give you my masterwork, the complete all-American de-anxietized man. Meine Herren, das menschliche Nervensystem kann bis auf die kompakte, verkürzte Wirbelsäule reduziert werden. Das Gehirn, Groß-, Mittel- und Kleinhirn, muss endlich den Polypen, dem Weisheitszahn und dem Blinddarm folgen. Ich führe Ihnen jetzt mein Meisterwerk vor, den vollkommen von seinen Ängsten befreiten, hundertprozentigen Amerikaner. Trompetenstoß. Nackt wird der Mann von zwei Negerträgern hereingebracht, die ihn höhnisch lächelnd mit bestialischer Brutalität auf den Boden fallen lassen. Der Mann windet sich, sein Fleisch verwandelt sich in eine zähflüssige, durchsichtige Gallerte, die sich als grüner Nebel enthüllt. Wogen eines unbekannten Gestanks, der die Lungen ätzt und den Magen zusammenkrampft, erfüllen den Saal. Schäfer ringt die Hände und schluchzt. Clarence, how can you do this to me? Ingrates, every one of them ingrates. Clarence, wie kannst du mir das antun? Er ist so undankbar, alle sind so undankbar. Bestürzt murmelnd weichen die Konferenzteilnehmer zurück. Ich befürchte, Schäfer ist ein wenig zu weit gegangen. Ich ließ ihm eine Warnung zukommen. Brillanter Bursche, dieser Schäfer, aber für seine Publicity tut der Mann alles. Meine Herren, dieses unbeschreibliche und in jeder Hinsicht illegitime Kind des pervertierten Gehirns Dr. Schäfers darf das Tageslicht nicht erblicken. Unsere Verpflichtung gegenüber der menschlichen Rasse ist eindeutig. Mann, der hat schon genug Tageslicht gesehen, sagt einer der Negerträger. Wir müssen dieses unamerikanische Vieh zertrampeln, sagt ein fetter, froschgesichtiger Arzt aus den Südstaaten, der die ganze Zeit Maisschnaps aus einem Einmachglas getrunken hat. Betrunken stürzt er vorwärts. Erschreckt von der furchtbaren Größe und dem drohenden Aussehen des Tausendfüßlers hält er inne. Fetch gasoline, Bellows. We gotta burn the son of a bitch like an uppity nigger. I'm not sticking my neck out me, says a cool, hip young doctor high on LSD-25. Why a smart DA could fade out. Holt Benzin, brüllt er. Verbrennen müssen wir diesen Hurensohn, wie einen aufsässigen Nigger, verbrennen. Ich verbrenne mir nicht meine Finger, meint kühl ein junger, vom LSD-25 berauschter Arzt. Warum auch? Und dann endet sich die Szene. Dr. Schäfer wird vor Gericht gestellt. Die Handlung ist aber unwichtig. In diesem Roman passiert eigentlich nichts, denn wie Burroughs es ausdrückt: In der Welt des Opiats nichts geschieht jemals. Zurück zu Allen Ginsberg und William Burroughs und ihrer Diskussion über die Beat Generation. Eine andere Grundeinsicht der Beat Generation besteht darin, dass die Worte nicht gleichzusetzen sind mit den Dingen, die sie repräsentieren. Die meisten Argumente sind Argumente über Worte und keine Argumente über substanzielle Dinge, zum Beispiel die Frage, was ist gut und was ist böse. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Diskussion mit einem jungen Freund über die Frage, was ist Kunst? Wir konstruierten ein Beispiel. Angenommen, jemand schnitzt einen Wanderstab, bringt ihn auf den Mond und kein anderer Mensch hat ihn jemals gesehen. Wäre das ein Kunstobjekt? Wir stellten Bill die Frage und er sagt, das sei die blödsinnigste Frage, die er jemals gehört habe. Es käme darauf an, wie man Kunst definiert. Wenn man Kunst als etwas definieren will, was schön auf dem Mond ist, dann ist das Kunst. Wenn man es nicht so definieren will, dann ist es keine Kunst. Aber es ist sinnlos, sich darüber zu streiten, wie man ein Wort definieren will. Worte sind einfach Repräsentationen für etwas. Wenn sie nichts repräsentieren, verlieren sie ihre Nützlichkeit. Spricht man über etwas, für das es keine Entsprechung gibt, Kommunismus, Faschismus, Kapitalismus, Materialismus, so spricht man über nichts. Anders ausgedrückt, es gibt ebenso viele Definitionen für diese Worte wie Menschen, die diese Worte benutzen. Sie können den ganzen Tag argumentieren und haben nur Zeit vergeudet. Worte in ihrer Funktion als Signale, über die in den Menschen bestimmte Gefühle angesprochen werden, sind nicht notwendig machtlose Instrumente. Das hat sich in Nazi-Deutschland, im Kommunismus und so weiter bewiesen. Man kann wohl ein Land ohne Polizei regieren, aber es ist nicht möglich, ein Land ohne Worte zu regieren. Worte als Vorschriften benutzt. Du kannst ein Land zwar ohne Polizei, aber du kannst es nicht ohne Bullshit regieren. Deliberately unprecise use of words. You can run a country without police, you can't run it without bullshit. Put it simply. In seinem Essay When Did You Stop Wanting to Be President? Wann haben Sie den Wunsch aufgegeben, Präsident zu sein? Streift Burroughs dieses Problem des Regierens. When did I stop wanting to be president? At birth, certainly, and perhaps before. In this life, or any previous incarnations I have been able to check out, I never wanted to be president. Wann habe ich den Wunsch aufgegeben, Präsident zu sein? Bestimmt schon bei meiner Geburt, vielleicht auch schon früher. In diesem Leben oder irgendwelchen früheren Inkarnationen, soweit ich sie dingfest machen konnte, habe ich nie Präsident sein wollen. Die Richtigkeit dieses Entschlusses fand ich bestätigt, als ich lesen und schreiben lernte und vorgeführt bekam, wie der Präsident Babys tätschelte und Bullshit daherfaselte. Ich will damit nicht sagen, dass ich dieses Schauspiel in meinem jugendlichen Idealismus als abstoßend empfand. Ich hatte inzwischen gelernt, die Dinge mehr im großen Rahmen zu sehen. Meine politischen Ambitionen waren lediglich von bescheidenerem und weniger auffälligem Kaliber. Es gab eine Zeit, da strebte ich das Amt des Abwasserinspizienten von St. Louis County an. $300 im Monat, verbunden mit der Gewissheit, dass man seine dreckigen Pfoten tief in einen Schmiergeldfonds stecken konnte. Und zu diesem Zweck nahm ich teil an einem Softballspiel, wo derartige Sinekuren an würdige und vom Glück begünstigte Bewerber vergeben wurden. Jeder, den ich traf, sagte: Now I'm old so-and-so running for such-and-such, and anything you do for me, I'll appreciate. Also, ich bin der alte so-und-so, bewerbe mich um das und das Amt und würde mich freuen, wenn Sie was für mich tun können. In meinen jungenhaften Träumen, beflügelt von dieser berauschenden Atmosphäre sowie drei Pfefferminz-Cocktails, sah ich mich bereits im Besitz des begehrten Postens, der vorsah, dass ich mich zweimal die Woche pro forma im alten Gerichtsgebäude blicken ließ, um einige Briefe zu unterschreiben. Und wenn ich schon mal da bin, kann ich ja den Sheriff gleich um einiges Marihuana anhauen, das er beschlagnahmt hat. Und er sollte tunlichst mitspielen, andernfalls lasse ich ihm einen offenen Abwasserkanal durch seinen Vorgarten legen. I never wanted to be a frontman like Harding or Nixon, taking the rap, shaking hands and making speeches all day. Who in his right mind would want a job like that? Ich wollte nie in vorderster Linie stehen wie Harding oder Nixon, den Sündenbock abgeben, den ganzen Tag Hände schütteln und Reden halten. Wer würde sich, falls er bei Verstand ist, einen solchen Job wünschen? Als Abwasserinspizient würde niemand von mir verlangen, dass ich Babys tätschle, Reden halte, Hände schüttle und mit der Queen zum Mittag esse. In der Tat, je weniger Wähler von meiner Existenz wussten, desto besser. Doch dann lernte ich den neuen Bewerber um das Amt des Gouverneurs kennen, und der sah mich an, als betrachte er mich durch ein Fernglas, in dem meine Gestalt keine scharfen Konturen annehmen will, und er sagt doch tatsächlich: Für sie etwas zu tun, würde mich meine Selbstachtung kosten. Und ich spürte, wie mir der Traum entglitt und zu einem Stück Vergangenheit wurde. Ein undeutliches, verwackeltes Bild. Die diskreten Goldbuchstaben auf einer Glastür. William S. Burroughs, Beauftragter für das Kanalisationswesen. Irgendwie hatte ich keinen Einstieg gefunden. Ich war nicht einer von ihnen. Vielleicht hatte ich einfach nicht die richtige Statur. Das ist jetzt schon lange her. Ich habe seitdem nie mehr ein politisches Amt angestrebt. Der Sultan der Kloaken blieb auf der Strecke in einem fernen Softballspiel der 30er Jahre. It was a long time ago. I have never aspired to political office since. The Sultan of Sewers lies buried in a distant 1930 softball game. Translation. Allen Ginsberg und William Burroughs, zwei Männer, die ihren Lebensunterhalt mit Schreiben verdienen, fühlen, dass Schreiben eine sehr begrenzte Form der Kommunikation ist. Most people think that consciousness consists in language only. Die meisten Menschen denken, dass Bewusstsein ausschließlich aus Sprache, aus Worten besteht. Dass Bewusstsein und Sprache identisch sind und dass kein wirklich kultiviertes Bewusstsein, keine Kultur außerhalb der Sprache existierte. Sie gehen davon aus, dass ein Gegenstand bzw. ein Verhalten erst dann existiert, wenn man ihn oder es benennt. Andernfalls haben sie im öffentlichen Leben keine Bedeutung. Im Gegensatz dazu würden Bill und ich und viele andere Leute sagen, der größte Teil unseres Bewusstseins ist nicht sprachlich.